fallen die Wissenschaft in die uns vertraute Wissenschaft. Wird seit 2006 systematisch abgeschafft. Bildungsverfall tritt mittel der Stühle. Zerstören missbar die Qualität. Entlassen werden nur Idioten von der Universität. Langenstein und Heisenberg waren gottesfürchtige Menschen. Ein Gott braucht man heute nicht mehr. Moderne Weißkittel sehen da keine Grenzen. Wozu Details, wozu hinterfragen? Das finden andere für dich heraus. Will ich dir zeigen, was du glauben sollst? Zieh einfach ein paar Studien raus. Wissenschaft ist abgeschafft, Konsens und Meinung tritt an ihre Stelle. So wird definiert, wie es sein soll, herabgesetzt ist die Hochschulzulassungsschwelle. Mathematik ist auf Statistik reduziert, Studien kann man kaufen für gutes Geld. Ein Peer Review besorgt man sich hier in Indien auf der anderen Seite dieser Welt. Prediger schwafeln uns von ihrem Weltbild vor. Blauhaarige Influenzomatiker schwingen ein in diesem Chor. Da drückt man auch schon mal ein Auge zu, wenn man sich nicht so an die Normen hält. Die Onkels in ihren weißen Kitteln erklären uns ihre Welt. So wird das Auto der Nahrungskette zu einem gefährlichen Gift erklärt und eine Gensequenz zu einem Killer-Virus. Er wütet auf der ganzen Welt, der selbst der Dümmste merkt, dass das Märchen sind. Egal von ihnen, rückt man nicht ab. Auf diese weiße Schaufel, der weiß Kittel-Klerus sein eigen Glaubwürdigkeitsraub. Wissenschaft ist abgeschafft, Konsens und Meinung tritt an ihre Stelle. So wird definiert, wie es sein soll, herabgesetzt ist die Hochschulzulassungsschwelle. Mathematik ist auf Statistik reduziert, Studien kann man kaufen für gutes Geld. Ein Peer Review besorgt man sich in Indien auf der anderen Seite dieser Welt. Ein Abschaden bescheinigt, die Phasen von Aluhüten in ihren mit 50 Paranoia blasen, laufen ihren Führern nach, wenn sie ins Nazi-Keulen Sprachrohr blasen. Sie haben Angst vor dem bösen Erwachen, der Erkenntnis, dass ihr Leben eine Lüge war, dass sie vor den falschen Altären krochen, zu bekämpfender Aluhut-Gefahr. Dass sie sich selbst haben faschisieren lassen, ist ihnen dabei komplett entgangen. Aus diesem Grund ist ihr Urteil über andere von Führerideologie befangen. Freiheit ist bald abgeschafft, Führerergebenheit tritt an ihre Stelle. Inquisitoren in weißen Kitteln machen mit bei der Verblödungswelle. Hat die Wissenschaft nach vielen Jahren sich dem Klerus von einst angeglichen. Galileo windet sich in seinem Grab, der Geist der Aufklärung von einst ist entwichen. Ergebnisse ihrer Ignoranz. Wollte plötzlich niemand diesen Herren dienen und alle ziehen ein den Schwanz. Keiner hat davon gewusst, was da abgelaufen ist. Danach nimmt man scheinheilig den Menschenrechtsfundamentalist. Drum steht's auf dem Menschen. Menschen wissen und die Liebe erfüllen, betrachte diese Welt. Macht euch die Erde nicht, die Menschen untertan, ohne dass es euer Lebensraum der Weiße fällt. Aktionismus verschlimmt besser nur, davon profitiert nur eine Minderheit. Entdeckt das, was ihr bisher noch nicht erkannt, macht euch für neues Wissen bereit.